Welche anderen Feste hat die Kirche eingesetzt? Die Kirche hat auch die Feste unseres Herrn, der allerseligsten Jungfrau Maria, der Engel und der Heiligen eingesetzt, die am Schluss vom Katechismus dann auch noch eigens bespricht, was wir schon kapitelweise gemacht haben. Die meisten Ausgaben des Katechismus, des Kompendiums leider dann weglassen. Die Zusätze, auch die Kirchengeschichte, Heilsgeschichte, hier sehr schön gut zusammenfasst. Also, zurück zur Piusbruderschaft, um das Kompendium zu kaufen. Das heißt, es ist überhaupt noch von der Piusbruderschaft gemacht worden. Es war unser Pfarrer, der Kanonikus Brock von Staning, der sie übersehen hat. Die Herausgabe dieses Kompendiums, das die Piusbruderschaft jetzt verkauft, immer noch herausgibt und verändert nach Gutdünken. Und Laien aus Wien, zwischen alle gestorben sind. Der Piusbruderschaft wenig zu tun. Halt nur bei denen momentan dieses rote Kompendium noch einigermaßen in Ordnung ist. Manche Dinge haben sie, wie gesagt, verändert, ohne es anzugeben. Muss man halt dann darüber hinwegsehen. Das korrigieren nach den ursprünglichen Ausgaben.